BR Klassik U21 Deine Szene, deine Musik. Liebe Hochzeitsgesellschaft, nachdem wir euch allen unsere 236 Gäste in den letzten 3 Stunden vorgestellt haben und wir auch sämtliche lustige Spiele hinter uns haben, die ich schon immer mal machen wollte, haben wir jetzt auch ein bisschen Musik für euch. Max Meinhardt, die machen Gypsy Jazz. Keine Ahnung, was das genau ist, das weiß Andrea, die hat das ausgesucht, ne, Mäusezähnchen? So oder so ähnlich hat die Band Max Meinhardt mit ihrem Gypsy Jazz so manche langweilige Hochzeit gerettet. Aber die 4 hübschen nicht nur Familienfeiern auf, sondern auch viele Bühnen und Festivals. Heute sind sie bei uns im U21-Studio. Die Freude ist groß, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorhabe, irgendjemanden heute hier live das Ja-Wort zu geben. Außerdem stellen wir euch heute die U21-CD des Monats August vor. Und man kann sie auch bei uns gewinnen. Die kommt vom Pianisten Josef Moog mit Musik von Peter Tschaikowski und Xaver Scharwenka. Und wir haben noch ein Meisterwerk in 100 Sekunden für euch. Eine neue Rubrik bei uns in der Sendung. Das ist U21 für heute. Ich bin Clemens Nicol. Servus. Unsere heutigen Gäste bei U21 hier im Studio, die hätten sicher auch gerne mit ihrem Idol zusammen eine CD aufgenommen. Die Gypsy Jazz Band Max Meinhardt ist heute bei uns. Hallo. Hi. Hi, servus. Daniel und Julia sind hier gerade schon von Max Meinhardt hier am Mikrofon. Jazz-Gitarrist Django Reinhardt, das ist so das große Vorbild. Eure Inspiration steckt ja auch schon ein bisschen im Bandnamen drin, ne? Meinhardt, Reinhardt. Ja. Blöd, dass der Django jetzt schon seit 60 Jahren unter der Erde ist. Wenn er noch leben würde, was würdet ihr gern mit ihm zusammen aufnehmen? Daniel. Was würden wir gern mit ihm aufnehmen? Ja, also wir würden ihn vielleicht bitten, dass wir ein Stück mit ihm schreiben, ein neues Stück. Und ansonsten würden wir versuchen, einfach mit ihm zu spielen wahrscheinlich. Also es geht gar nicht so sehr, dass man mit ihm was aufnimmt, das ist natürlich auch noch schön, aber Jazz ist ja eher so Live-Musik und es würde uns wohl darum gehen, dass wir mit ihm auf einer Bühne stehen vielleicht oder eine kleine Tour. Ja, also die zusammensitzen. Das ganze Programm, ja. Also ich denke, der Django hat zugehört und wird mal sich das überlegen. Okay. Und bevor wir hier weiterquatschen bei U21, erstmal mehr Infos über euch in Kurzform. U21 Steckbrief. Max Meinhardt, Gypsy Jazz aus München. Bandmitglieder Julia Hornung, 23 Jahre alt, Kontrabass, einziger Musikprofi in der Band. Max Wunderle, 25, Klarinette, Bandbusbeauftragter. Max Stahlschmidt, 26, Gitarre, Band, Finanzchef. Und Daniel Fischer, Band Oper mit 34, Gitarre, Orgachef und Booker. Max Meinhardt üben nur im Winter, spielen auf Familienfeiern aller Art, von der Hochzeit bis zur Beerdigung, und sie feiern den gepflegten Witz. U21, deine Szene, deine Musik. Normalerweise erzählt man ja Witze nur, wenn die Party schon so am Absaufen ist. Na, wenn jetzt nicht mehr so richtig was geht, wenn alle Gespräche durch sind, alle Themen. Heute ausnahmsweise am Anfang mal bei U21. Was ist der Lieblingsbandwitz momentan? Ich muss es einfach wissen. Da ist jetzt der, denke ich, falsche Mann am Mikrofon. Also für die Witze sind Max und Max zuständig. Dann kommt doch bitte mal einer von den Maxes jetzt an. Habt ihr einen Witz drauf? Kommt. Jetzt enttäuscht mich nicht. Sie haben keinen Witz. Das gibt's doch nicht. Weißt du einen? Nee. Spontan. Jetzt langsam läuft eure Zeit ab. Ihr könnt es euch überlegen. Wir versuchen das gleich noch einmal. Mit Witzen kann man ja eine gute Bandatmosphäre schaffen, aber das Hauptinteresse bleibt die Musik. Gypsy, Jazz oder Jazz Manouche ist eure Musik und da kriegen wir jetzt eine Kostprobe. U21. Musik. live. Max Meinhardt heute bei uns im U21-Studio. Sie beginnen mit einem Medley aus zwei Titeln. Das heißt Monaco Franze und Django's Tiger. Im U21-Studio und ihr habt es gehört da draußen, wir haben hier auch ein bisschen Live-Publikum, das ist natürlich super für unsere Musiker, wenn hier auch jemand sitzt, der wirklich zuhört und nicht nur wie ich irgendwelche Notizen macht. Julia und Daniel, bitte nochmal von Max Meinhardt ans Mikrofon. Sie müssen sich hier durch ihre ganzen Notenständer und Mikrofone kämpfen, die hier aufgebaut sind. Das war jetzt gerade ein Medley, ne? Aus einem Stück von Farina und Reverberi, Monaco Franze und Django's Tiger von Django Reinhardt. Was war was in der Musik, muss ich jetzt mal ganz blöd fragen. Was war was? Das Intro, also das war ein Tango, drei Durchgänge und dann drei Durchgänge Swing. Das ist die Titelmelodie von der bekannten Münchner Fernsehserie Monaco Franze. Genau. Die wir dann Der ewige Stenz. Lebenskünstler, genau. In München. Ja, auch so ein Django ein bisschen. Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Auf jeden Fall cool. Und gepaart dann mit Django's Tiger? Genau. Django's Tiger, das ist ein Rag. Das ist so eine bestimmte Akkordform. Und das ist auch eins von den bekannteren Stücken von Django selbst, das er aufgenommen hat mit Stefan Grappelli. Und wir haben das eben in einer sehr kurzen Form hinten noch drangehängt. Das ist meistens so ein Opener von unseren Gigs. Damit klar ist, was jetzt passiert die nächsten Stunden. Genau. Ja. So. Ihr habt euch als Band getroffen auf einem Festival in Augsburg. Das kannten wir hier zum Beispiel bei U21 noch gar nicht. Das ist das Django Reinhardt Memorial Festival. Das war 2012. Das ist ein internationales Treffen der Gypsy-Swing-Szene. Was fasziniert euch so an der alten Musik, an dieser alten Musik? Die kommt ja aus den 1920er, 30er, vielleicht noch früher Jahren. Also wir Gitarristen, also was fasziniert uns? Also ich glaube, es gefällt uns einfach oder es hat uns allen gefallen, als wir es gehört haben. Und beim Spielen haben wir alle festgestellt, dass es eine sehr besondere Art und Weise ist, auch zu spielen. Mhm. Sehr physisch, sehr laut, ohne Verstärker und sehr live. Und dieses Live-Gefühl, glaube ich, das ist immer mit dabei, dass das so wichtig ist. Und das nächste Festival ist 2015, also im nächsten Jahr, Anfang Mai, 3 Tage lang in Augsburg. Da kommen Gypsy-Bands aus der ganzen Welt und es gibt auch überall spontane Sessions. Das war wahrscheinlich, als ihr euch getroffen habt, auch so. Schon mal also da draußen in den Kalender einspeichern. Seid ihr auch mit dabei nächstes Jahr? Also auf der Bühne. Ja, klar. Wenn sich bis dahin noch einiges tut und wir den Bernhard Gierstl, den ich hier grüßen möchte. Wer ist das? Das ist der Chef vom Django Reinhardt Memorial. Festival, ja. Vielleicht ein kleiner Akt am Sonntag, oder? ansonsten sind wir auf jeden Fall immer mit dabei, mindestens einen Tag. Und freuen uns immer, dass wir da viele bekannte Gesichter aussehen. Und die Sessions, da geht eh was dann sozusagen. Das ist mit der Hauptgrund, wieso man hingeht, habe ich das Gefühl. Also man geht eigentlich weniger wegen den ganzen großen Konzerten hin, sondern um schon den Tag dort zu verbringen. Julia, du, habe ich schon ein bisschen vorhin verraten, du bist der einzige Profi in der Band. Du studierst gerade Jazz an der Musikhochschule hier in München. Musst du die drei Herren ab und zu mal so ein bisschen anschieben und antreiben? Du meinst zum Proben? Oder? Ja, so. Nee, Gott sei Dank nicht. Also eigentlich ist der Daniel der da eher antreibt und wir ziehen so mit, ja. Und wenn mal was daneben geht, ich habe dich vorhin ein, zweimal milde lächeln sehen, dann nee, das war eher aus Spaß. War eher aus Spaß? Ja, nee, also da ist überhaupt nichts schief gegangen. Okay, dann siehst du gnadenvoll darüber hinweg. Du studierst auch im Nebenfach Arrangement für Band. Kannst du dich da auch einbringen, dass du was... Arrangements schreibst für die Bands. Daniel jubelt schon im Hintergrund. Also es ist nicht so, dass ich das studiere. Ich hatte das als Nebenfach quasi. Ich bin ja jetzt schon fertig, genau. Was? Also ich mache jetzt gerade Master. Okay. Ja, also ich bringe, glaube ich, eher so rhythmische Sachen ein. Das ist ja auch eher die Aufgabe vom Bass, habe ich das, ja. Und Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Jungs das gerne hätten, dass du mal was schreibst, aber du hast wahrscheinlich einfach keine Zeit, so wie das halt ist. Jetzt gerade ist es wirklich so, ja. Naja, es kann ja noch kommen. Ihr müsst sie einfach hegen und pflegen und so lange auf sie einreden, bis sie es einfach freiwillig macht. Ja. Okay, vor dem Gypsy Jazz war die Zigeunermusik, korrekt müsste man eigentlich sagen, die Musik der Sinti und Roma auch schon Thema bei Komponisten, zum Beispiel bei Johannes Brahms. Eigentlich eine Hymne auf den großen Jazz-Gitarristen Django Reinhardt. Hey Zigeuner, greife in die Saiten ein, aus den Zigeunerliedern von Johannes Brahms. Gerade gesungen vom Winsbacher Knabenchor und begleitet von Martina Graf am Klavier. Die Leitung hatte Karl Friedrich Behringer. Bei uns heute im U21-Studio auf BR Classic, nee, das Studio kann nicht auf BR Classic sein, aber trotzdem im Studio heute Max Meinhardt, Gypsy Jazz aus München. Und jetzt zweimal Max am Mikrofon. Ihr habt gerade getauscht. Ihr greift gerade selten im Probenraum in die Saiten, sondern eher so auf Hochzeiten. Da seht ihr euch gerade relativ oft. Was war denn die schönste Feier in der letzten Zeit? Max, sage ich jetzt einfach mal. Schönste Feier. Eieiei, so schwierige Fragen heute. Oder was war die letzte? Die letzte Feier war in Holzkirchen, oder? Ja, genau. Wir waren in Holzkirchen, südlich von München, auf einer Hochzeit. Okay. Bei Freunden oder Leute, die wir über ein paar Ecken kennen, haben dort gespielt. Dann davor. Davor war es auf einer Hochzeit, oder? In Regensburg. Wir spielen so viel, wir können uns da nicht mehr erinnern. Ja. Wenn ihr zu so einem Hochzeitsgig kommt und es wird ganz schnell klar, oh mein Gott, das ist jetzt hier eine echt fade Nummer, der Typ heiratet schon zum 5. Mal und die Frau ist dumm wie... Nein, was macht ihr dann als Band? Was macht man dann? Wie macht man sich den Gig gut? Kuchen essen. Also es gibt oft gutes Essen und ja, das muss man mal ganz klar so sagen. ja, es ist oft so, dass wir eben, wir spielen dann nicht da 5 Stunden am Stück, sondern wir spielen dann oft einzelne Sets, also 40 Minuten, dann machen wir 20 Minuten Pause und dann, ja, trinken wir was, essen Kuchen, quatschen mit den Leuten und Und spielt euch die Kalorien da wieder runter wahrscheinlich, oder? Genau. Wir versuchen es. Ihr spielt aber nicht nur auf Hochzeiten, ihr seid auch zu vermeintlich traurigen Anlässen schon eingeladen worden. Ist aber auch, glaube ich, eine große Ehre für euch. Ihr habt nämlich auf der Beerdigung von Dieter Hildebrandt gespielt im letzten Jahr. Der ist gestorben im November und der war ja einer der großen Kabarettisten der letzten 6 Jahrzehnte. Wie kam das zu dieser Geschichte? Warum haben die jetzt euch eingeladen? Der Dieter Hildebrandt war ein ganz großer Django Reinhardt-Fan. Und die Lach- und Schießgesellschaft hat dann in München sich umgeschaut, welche Gypsy-Jazz-Bands es so gibt. Und sind dann auf uns gekommen und haben uns 4 Tage vor der Beerdigung angerufen, ob wir da spielen wollen, ob wir Lust haben. Ja, und wir natürlich sofort zugesagt und waren völlig überwältigt. Auch haben sind ins Studio gegangen, haben geprobt die ganze Zeit. Und ja, war auch ein ganz besonderer Auftritt. Also. Und wie war dann so die Stimmung? Weil so auf, also Beerdigung, Hochzeit, das ist ja schon ein großer Unterschied, oder? Ja, die Stimmung, das war, also mich hat das ziemlich umgehauen. Diese Gypsy Jazz ist ja oft, Swing, lebendig, Groove. Und dann an der Beerdigung sitzen alle da und Trauer eigentlich im Raum. Und wir bringen da den Swing rein. Ja. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ja, aber hat uns weitergebracht als Band. So, wenn wir irgendwo einen Auftritt haben, wir einen wichtigen Auftritt oder ein bisschen aufgeregt sind, dann besinnen wir uns immer wieder auf diesen Auftritt, der auch geklappt hat und hat alles funktioniert. Und dann wird auch immer mal geprobt bei wichtigen Auftritten. Auf jeden Fall. Wenn man euch jetzt so auf einer Familienfeier haben will, mit was muss man da so finanziell rechnen? Also, mein Papa heute 65. zum Beispiel. Also, was? Also auch wenn wir nicht so ein Profimusiker sind wie die Julia, können wir da leider keine Auskunft geben im Radio. Ihr sagt's mir nicht. Nein. Aber da muss man einfach bei euch mal sich melden, sozusagen. Genau. Ihr stimmt es individuell ab. Wo würdet ihr denn gerne nochmal spielen? Auf welcher Familienfeier? Vielleicht gibt's hier so einen, wo ihr sagt, also vielleicht nicht unbedingt auf der Beerdigung, aber auf einem Geburtstag oder so. Gute Frage. Ja, mir fällt spontan Willi Astor ein. Also da würden wir gerne mal spielen, weil wir haben auch gerade nach der Beerdigung vom Dieter Hildebrandt hat uns Willi Astor angesprochen und wir haben mit ihm zusammengearbeitet, hatten ein Projekt, haben auch ein Lied für ihn arrangiert. Oder arrangiert, okay. Ja, und es ist einfach ein total lustiger Zeitgenosse und er hat auch, mag die Musik von Django Reinhardt unglaublich, hat es früher auch mal gespielt und ich glaube, dass das ein lustiger Abend werden könnte. Und ist selber auch ein sehr guter Gitarrist, ja, soweit ich das beurteilen kann. Aber wir haben ja auch 3 gute hier im Studio, deswegen würden wir gerne euch jetzt nochmal live hören. Geht doch bitte schon mal zu euren Instrumenten und jetzt gibt es nochmal Max Meinhardt. U21. Live. Jetzt spielen Max Meinhardt live und zwar diesmal nicht mit 3 Gitarren, sondern auch eine Klarinette ist jetzt dabei. Der Max Wunderle spielt jetzt dieses Instrument und jetzt hört ihr da draußen Songe d'automne, Herbsttraum von Archibald Joyce. Thank you. Applaus für Max Meinhardt heute, Gypsy Jazz im U21-Studio. Und Max Meinhardt, ich sag jetzt nochmal alle Namen, Julia Hornung, Kontrabass, Max Wunderle, Klarinette, Max Stahlschmidt, Gitarre und Daniel Fischer, auch Gitarre. Jetzt brauche ich nochmal einen von euch. Am Mikrofon bitte, komm Max Wunderle, Klarinettist und Gitarrist, komm doch nochmal. Was sind denn so eure neuesten Termine, Projekte? Also wir haben jetzt Sommerpause. Ja, unser letzter Termin erstmal. Ja, ist gut, ja. Aber am 5. September geht es weiter in München mit dem Isar Inselfest. Ah ja. Da spielen wir um 20 Uhr abends. Da sind wir auch von U21, aber erst 10. am Tag drauf. Ihr spielt schon am Freitag dann? Genau, wir spielen am Freitag, 20 Uhr und in Kooperation mit einer Swingtanzschule. Wo ist es dann? Isar Inselfest ist ja groß. Wisst ihr das schon genau, wo? Location steht noch nicht fest. Wissen wir nicht, ne. Aber ihr spielt da, wird man dann im Programm lesen können. Und sonst weitere Projekte? Also der nächste feststehende Gig ist dann am 25.10. im Gewölbekeller, Gastmarkt im Gewölbekeller in München. Und ansonsten langfristig gesehen, ist die Frage, oder? Ja. Wenn Julia ein paar Arrangements schreibt, dann die nächste CD wahrscheinlich. Genau, die nächste CD ist das Ziel und natürlich viel Live spielen wieder im Winter, Herbst. Und wenn man euch buchen will, dann kann man einfach mal auf eure Homepage gehen oder bei uns natürlich kriegt man auch alle Links brclassic.de/U21. Jetzt noch vielleicht schnell ein abschließender Witz, Max, jetzt ist nochmal eine Chance. Okay, dann hau ich ihn raus, ja? Ja, hau ihn jetzt raus. Okay, die Julia hat mal Daniel gefragt, was eine Synkope ist. Und dann hat Daniel gesagt, ja, deine Eins. Musiker-Gags bei U21. Vielen Dank an Max Meinhardt, dass ihr heute da wart und alles Gute für die nächsten Gigs. Danke. Vielen Dank. U21.